Nun also, wenn du nichts von mir wissen willst, dann sag es. Und ich will weiterreiten nach meinem Hause. Aber wenn du mich nicht für schlechter hältst als irgendeinen anderen jungen Mann, dann sag auch das. Und ich will für die Nacht bei deinem Vater einkehren und will morgen mit dem guten Mann reden. Kokua sprach kein einziges Wort, aber sie sah über das Meer hin und lachte. Kokua, sagte Keawi, wenn du nichts sagst, will ich das als gute Antwort nehmen. So lass uns zu deines Vaters Tür gehen. Sie ging vor ihm her, immer noch ohne zu sprechen. Nur zuweilen sah sie sich um und blickte dann wieder weg und hielt die Bänder ihres Hutes zwischen ihren Zähnen. Als sie nun vor die Tür gekommen waren, da trat Kiano auf seine Veranda hinaus, rief laut und hieß Keawi mit seinem Namen willkommen. Da sah das Mädchen ihn an, denn der Ruf von dem großen Hause war auch ihr zu Ohren gekommen, und sicherlich war es eine große Versuchung. Diesen ganzen Abend waren sie sehr lustig beisammen, und das Mädchen war unter den Augen der Eltern dreist wie ein Spatz und neckte Keawi, denn sie hatte einen flinken Witz. Den nächsten Tag sprach er mit Kiano, und dann suchte er das Mädchen auf, das allein war, und sagte, »Kokua, den ganzen Abend hast du mich geneckt, und es ist noch Zeit, mir zu sagen, ich könne gehen. Ich wollte dir nicht sagen, wer ich bin, weil ich ein so schönes Haus habe und fürchtete, du würdest zu viel an das Haus denken und zu wenig an den Mann, der dich liebt. Jetzt weißt du alles, und wenn du mich nie wiederzusehen wünschest, dann sag es nur gleich.« »Nein«, sagte Kokua, aber diesmal lachte sie nicht. Keawi fragte aber auch nicht weiter. Und so freite Keawi. Es war schnell gegangen, aber auch ein Pfeil fliegt schnell und eine Büchsenkugel noch schneller, und doch können beide das Ziel treffen. Es war schnell gegangen, aber es war auch tief gegangen. Der Gedanke an Keawi erfüllte des Mädchens ganzen Sinn. Sie hörte seine Stimme in der Brandung am Lavastrand. Um dieses Jünglings willen, den sie nur zweimal gesehen hatte, würde sie Vater und Mutter und ihre heimatlichen Inseln verlassen. Keawi aber flog auf seinem Ross den Bergweg entlang unter der Gräberklippe. Und der Klang der Hufe und Keawis Stimme, der vor Freude sang, hallten aus den Höhlen der Toten wieder. Er kam zu dem blanken Hause und sang immer noch. Er saß und aß auf dem breiten Balkon, und der Chinese wunderte sich über seinen Herrn, wie er zwischen zwei Bissen sang. Die Sonne sank in die See und die Nacht kam, und Keawi ging auf seinem Balkon bei Lampenlicht, das hoch auf den Berg hinaufschien, und der Klang seines Singens verwunderte die Menschen auf den Schiffen.